Abschnitt 23 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Bär, Fuchs und Wolf und ihre Abenteuer auf der Ilmola-Feldmark, Abenteuer 1 bis 8. Erstes Abenteuer. Es war einmal ein Mann, der lebte mit seiner Frau in einer Hütte. Die beiden hatten einen großen Kummer, denn alle Nacht besuchte ein Marder ihren Geflügelstall und schleppte ihnen die Hühner weg. Um den Störenfried zu fangen, legte der Mann ein Fangeisen an den Stall und Bretter vor die Tür und dachte, jetzt sei dem Unfug gesteuert. Aber als er nach einigen Tagen hinging, seine Falle zu besehen, da geriet er selbst in das Eisen, fiel zwischen die Bretter und war tot. Etwas später kam der Marder an die Stelle. Er fand den toten Menschen und dachte bei sich, das ist ein schöner Fang. Er schaffte ihn mit großer Mühe auf seinen Schlitten und fort ging es mit der seltenen Beute. Eine Zeit lang mochte er wohl gefahren sein, da begegnete ihm ein Eichhörnchen und sagte, »Gott zum Gruße, Gevatterlein, was schleppst du denn so mühsam hinter dir?« Der Marder erklärte ihm die Sache und sagte, »Hast du je so Wunderbares gehört? Dieser elende Alte hatte ein Fangeisen an den Hühnerstall gestellt und Bretter davor getan, uns damit zu fangen, uns, die Waldesläufer, die Springer im Reiffrost, die Schleicher im Zwielicht, die Verderber im Finstern, die wir im tauigen Grase waten und des Wildes Farbe tragen. Aber er ist selbst in das Eisen geraten und zwischen die Bretter gefallen, ist gestorben und verdorben. Da beißt er ein Stücklein ab und hilf mir ziehen.« Das Eichhörnchen ließ sich das nicht zweimal sagen. Es biss ein Stückchen von dem Manne ab und dann zogen sie mit vereinten Kräften den Toten weiter. So ging es eine Weile vorwärts. Da kam ein Hase des Weges daher und fragte, »Was schleppt ihr denn da, ihr Kreuzbrüder? Was ist das für eine Beute?« Der Marder erzählte auch ihm seine Geschichte, bat ihm um seine Hilfe und sagte, »Beiß dir ein Stücklein ab und hilf mir ziehen.« Der Hase ging sehr gern mit und so zogen die drei weiter, als ihnen ein Fuchs entgegenkam, welcher sich ebenfalls zu ihnen gesellte, nachdem er ein Stücklein von dem Mann abgebissen hatte. Bald darauf kam auch noch ein Wolf und ein Bär zu der Gesellschaft. Und da jeder ein Stücklein abbeißen durfte, war auch der tote Mann bald rein aufgeputzt. Nun zogen die sechs Tiere den leeren Schlitten weiter. Aber den Wolf fing es an zu hungern und er fragte die anderen, »Was sollen wir denn jetzt essen, Brüder, da der Mann bis auf den Bart verzehrt ist?« »Nun, wir essen den Kleinsten unter uns auf«, meinte der Bär, und die Mehrzahl aus der reisenden Gesellschaft war es zufrieden. Das Eichhörnchen war wohl das Kleinste und der Marder auch. Die sollten daran, aber das Eichhörnchen war zu flink, es sprang auf einen Baum, der Marder schlüpfte unter einen Stein, und die anderen hatten das Nachsehen. »Ja, aber was essen wir nun?«, fragte wieder der Wolf, den der Hunger arg plagte. »Lasst uns doch das Glotzauge da fressen«, sagte der Bär, und sie machten sich daran, dem Hasen das Genick zu brechen, weil er der Kleinste war. Aber Hänschen wartete nicht darauf, er lief so schnell er konnte in den Wald, dass man ihn nicht mehr sah noch hörte. Nun war der Fuchs der Kleinste in der Gesellschaft, und Wolf und Bär verkündigten ihm sein Urteil, dass sie ihn fressen müssten, da ihnen Hans entwischt war. Michel widersprach mit keinem Worte, als er solches vernahm. Er sagte nur freundlich, »Im Tale ist es langweilig zu speisen. Das Mahl schmeckt immer besser auf einer Bergeshöhe.« Das leuchtete auch dem Wolfe und dem Bären ein, und sie stiegen den Berg hinan. Der Fuchs stellte sich überaus todesmutig. Aber er fand doch Gelegenheit, auf dem Wege dem Wolfe zuzuflüstern. »Sag mal, Peter, was esst ihr aber dann, wenn von mir nichts mehr übrig ist?« Der Wolf stutzte und geriet in tiefes Nachdenken über diese Worte. Er war ja kleiner als der Bär und die Sache stand schlimm für ihn. Plötzlich sagte er zum Fuchs und Bär: »Liebe Brüder, ich denke, wir täten besser daran, wenn wir als gute Kameraden in Eintracht und Liebe miteinander lebten und jagten. Was meint ihr dazu?« Dem Fuchs kam dieser Ausspruch außerordentlich weise vor. Und da die beiden dieselbe Meinung hatten, musste sich der Bär wohl oder übel mit dem Vorschlag zufrieden geben. Obgleich ein gutes Mittagsmahl mehr nach seinem Sinn gewesen wäre als die Freundschaft. Zweites Abenteuer. Nachdem das Friedensbündnis geschlossen worden, wanderten Fuchs, Wolf und Bär weiter und kamen bis an die Ilmula Feldmark, wo sie sich nach einer Wohnung umschauten. Der Bär musste ein Gehöft für sich allein haben, da er sich mit den anderen doch nicht zurecht vertrug. Aber Fuchs und Wolf gingen gemeinschaftlich daran, ein Feld für sich urbar zu machen. Zuerst mussten sie dazu einen Sumpf ausbrennen und die Bäume aushauen. Sie gingen frisch ans Werk und jeder nahm ein Töpfchen Butter zur Mittagskost mit. Dem Fuchs kam das Baumfällen doch recht beschwerlich vor. Er war ein Weilchen an der Arbeit, dann schlüpfte er in den Wald hinein, kam aber bald wieder und sagte zum Wolf: »Höre, ich muss nach Ilmula gehen. Im Walde begegnete mir einer, der mich zur Taufe dorthin einlud.« Mit diesen Worten ging er davon, aber weiter kam er nicht als bis zum Buttertopf des Wolfes, den er erst verließ, als er sich schön satt fühlte. Dann kehrte er an die Arbeit zurück. »Nun, wie heißt denn das Kind?« fragte ihn der Wolf. »Erstes Mal«, antwortete der Fuchs, indem er die Axt ergriff. Aber auch diesmal ging die Arbeit nicht recht vonstatten. Er lief wieder in den Wald und kam zu seinem Gefährten mit der Botschaft zurück: »Denk einmal, ich bin schon wieder nach Ilmula zur Taufe gebeten worden. Die Tochter des Hauses hat Kinder bekommen.« »Aber was treibst du dich denn immer herum?« schalt der Wolf. »Bleib doch von dem Gelage weg, Bruder. Lass uns ehrlich unsere Arbeit tun.« »Ach nein doch, Bruder Herz, das geht nicht, dass ich wegbleibe, da man mich eingeladen hat«, erwiderte der Fuchs. »Mit den Nachbarn muss man in Frieden leben. Und besonders ziemt es den neuen Ankömmlingen, sich mit den anderen gut zu stellen.« »Nun, so geh in Gottes Namen«, sagte der Wolf, »aber bleib nicht so lange fort. Unsere Arbeit kommt nie zum Schluss, wenn ich die Bäume allein fällen muss.« Der Fuchs ging, aber kam wieder nur bis zum Buttertopf des Wolfes und kehrte sehr bald zurück. »Nun, welchen Namen hat man dem Kinde gegeben?« fragte der Wolf den Taufgast. »Zweites Mal«, antwortete der Fuchs, und die beiden arbeiteten weiter. Bald musste der Fuchs wieder einen Gang in den Wald machen, und aufs Neue brachte er eine Einladung mit. »Schon wieder hat man mich nach Ilmula zur Taufe gebeten. Jetzt hat die Schwiegertochter Kinder bekommen.« »Mein Gott, wie oft lassen Sie denn in diesen gesegneten Ilmula taufen?« rief der Wolf ärgerlich aus. »Aber diesmal, Brüderchen, bleibst du hier. Immer kannst du doch nicht Feste besuchen.« »Ich hörte so was, dass man mich zum Gevatter braucht«, erwiderte der Fuchs, »da kann ich doch nicht gut wegbleiben.« »Nun, so geh denn in Teufels Namen noch dieses Mal«, meinte der Wolf. »Aber sage den Hauswirten, dass sie dich nicht mehr zu Gevatter bitten sollen, da wir eine gemeinschaftliche Arbeit und rechte Sommereile damit haben.« Der Fuchs ging wieder zum Buttertopf und kam nicht eher zurück, als bis er die Butter völlig aufgegessen hatte. »Nun, wie heißt denn dieses Kind?« fragte ihn der Wolf bei seiner Rückkehr. »Drittes Mal«, antwortete der Fuchs bereits bei der Arbeit, und die beiden hieben und fällten fleißig zusammen. Lange währte es jedoch nicht, da fühlte der Wolf einen argen Hunger. Er hatte aber auch ohne Aufhören gearbeitet. Sie gingen also zum Frühstück. Als der Wolf seinen Buttertopf öffnete, siehe, da fand er ihn ganz leer. Darüber ergrimmte er über die Maßen und schnauzte den Fuchs an: »Du Lump, du hast meine Butter genascht!« »Beileibe nicht«, beteuerte der Fuchs, »ich weiß nichts von deiner Butter. Aber da du, Bösewicht, mir nicht glauben willst, wollen wir eine Probe anstellen, wer von uns beiden schuldig sei. Wir wollen uns auf jenen Felsen mitten in die Sonne schlafen legen. Da wird dem Schuldigen wohl die Butter aus dem Maule laufen.« So taten sie es auch, da die Sache nicht anders herauszubringen war. Der Wolf, der ein gutes Gewissen hatte, schlief im warmen Sonnenschein tief und fest ein. Aber der Fuchs hütete sich wohl, dasselbe zu tun. Er blieb wach, holte Butter aus seinem eigenen Topfe und schmierte damit dem schlafenden Wolfe die Schnauze ein. Dann weckte er ihn auf und schrie, »Steh mal auf, Gevatter, und sieh, wie dir das Fett aus dem Rachen auf den Felsen fließt!« Der Wolf erwachte, und als er den Felsen an der Stelle, wo seine Schnauze gelegen hatte, voll Butter sah, stritt er nicht mehr über die Sache und sagte nur kleinlaut, »Ja, Gevatter, du bist unschuldig, ich werde wohl selber der Schuldige sein.« Der Streit war nun im Guten beigelegt, da der Wolf alle Schuld auf sich nahm, und sie fingen wieder tüchtig an zu arbeiten. Die Bäume waren gefällt, nun sollte der Sumpf ausgebrannt werden. Aber der Fuchs kümmerte sich nicht viel darum, er lag müßig im Schatten der Bäume. »Hilf mir das Moor ausbrennen«, rief ihm der Wolf zu, »was schläfst du, du Faulpelz?« »Zünde es nur an, Gevatter«, erwiderte der Fuchs ruhig, »ich wache hier, dass das Feuer nicht in den Wald dringe.« Der Wolf glaubte, der Fuchs habe vollauf zu tun und verrichtete die ganze Arbeit allein. Er brannte das Moor aus, nun wollte er die Aussaat besorgen. Der Fuchs ließ ihn auch dabei im Stiche wie gewöhnlich und genoss seine schöne Ruhe im Walde. Darüber ärgerte sich der Wolf und rief dem Faulenzer zu, »Steh doch auf und hilf mir aussehen! Unsere Arbeit sollte doch eine gemeinschaftliche sein, aber du, Gevatter, tust ja nichts dabei.« »Ich darf wirklich nicht fort von hier«, versicherte der Fuchs. »Ich sitze hier als Vogelscheuche, damit die Vögel des Himmels nicht unseren Samen fressen.« »So, dann bleibe nur, wo du bist, da du auch dort Nutzen schaffst. Ich dachte nur, du wälzest dich müßig herum«, antwortete der Wolf und bestellte allein das ganze Feld. Drittes Abenteuer. Die Feldarbeit war getan und bald stieg die junge Saat auf. Der Wolf freute sich täglich über diesen Anblick und meinte, das Werk lässt sich gut an. Aber diese Bewunderung teilte der Fuchs durchaus nicht. Er sagte nur, das Feld betrachtend, der Kranich stirbt am Ende, bevor der Sumpf auftaut. Wir müssen andere Seiten aufziehen, wenn wir bis zur Ernte leben wollen. So lass uns denn auf Beute ausgehen, riet der Wolf. Der Fuchs war derselben Meinung und so trennten sich die beiden an einem Kreuzwege, um sich Nahrung zu suchen. Der Fuchs durchstrich den Wald und bemerkte bald einen schönen, schlanken Baum, auf dem eine Elster ihr Nest gebaut hatte. Michel, der schlaue Mann, schlich sich an den Baum heran und fing an, ihn von allen Seiten ernst und aufmerksam zu betrachten. »Was besiehst du, Michel?« fragte die Elster von ihrem Zweige herab. »Den Baum, ich denke, ich schneide mir Schneeschuhe daraus«, antwortete der Fuchs. Darüber entsetzte sich die Elster und bat himmelhoch, »Herzensbruder, nimm nicht diesen Baum dazu, ich habe ja mein Nest und meine Jungen darauf.« »Schon gut, gib mir eins von deinen Jungen, dann lasse ich diesen Baum stehen und suche mir anderswo Holz zu meinen Schneeschuhen«, sagte der Fuchs. In ihrer Angst ging die Elster auf den Vorschlag ein und warf ihm eins ihrer Jungen vom Baume herab. Der Fuchs ergriff die willkommene Beute und machte sich eiligst damit aus dem Staube. Darüber wunderte sich die Elster, die meinte, außerordentlich weise gehandelt zu haben, da sie durch dies Opfer die übrigen Jungen gerettet hatte. Aber siehe da, am andern Tage saß Michel Fuchs wieder vor dem Baume. »Was sitzest du da?« fragte ihn die Elster. »Ich denke, aus diesem Baume lässt sich's gut Schneeschuhe schneiden.« »Ach, Brüderchen, nimm nicht diesen«, flehte die Elster, »wir kamen ja gestern schon überein, dass du diesen Baum nicht umhauen, sondern anderswo Holz zu Schneeschuhen suchen wolltest.« »Es mag wohl zwischen uns die Rede davon gewesen sein«, meinte der Fuchs, »aber ich finde im ganzen Walde nicht einen Baum, der mir so passt wie gerade dieser.« »Es tut mir sehr leid, doch ich muss diesen Baum fällen, es sei denn, dass du mir wieder eins deiner Jungen gebest.« Jetzt war guter Rat teuer. Die arme Elster musste auch das zweite Junge dem Fuchs hinwerfen, welcher schadenfroh damit fortlief. Die Elster saß kummervoll in ihrem Neste. Da kam eine Krähe zu ihr zum Besuch. Sie schaute sich erstaunt im Neste um und fragte, Aber, liebe Freundin, wo sind denn zwei von deinen Jungen?« »Dem Fuchs habe ich sie geben müssen«, jammerte die Elster. »Siehst du, der Fuchs ist zwei Tage der Reihe nach hier gewesen, weil er sich meinen Baum zu seinen Schneeschuhen auserlesen hat. Da habe ich ihm die Jungen hinwerfen müssen, damit er nicht den Baum fälle und meine ganze Brut zerstöre.« »Ei, du Törin«, eiferte sich die Krähe, »du hättest dem Fuchs nichts geben sollen, weder deine Jungen noch irgendetwas sonst. Er hat ja weder Messer noch Beil, womit er die Bäume umhauen könnte.« Am andern Tage stellte sich auch richtig der Fuchs wieder unter den Baum und gab vor, ihn durchaus zu seinen Schneeschuhen nötig zu haben. Er hoffte nämlich, von der Elster das dritte Junge zu erlangen. Aber diese war indessen weiser geworden. Ihre Furcht war verschwunden und sie sagte spottend, »Mein lieber Fuchs, geh nur getrost wieder heim. Du hast ja weder Messer noch Beil. Womit willst du denn Bäume fällen?« »Wer hat dich belehrt?« fragte der Fuchs so verwundert, dass er sich zu verteidigen vergaß. »Die Krähe war bei mir zu Besuch. Die hat mir gute Lehren gegeben«, lachte die Elster. »So, so, die Krähe hat's getan«, sagte bedächtig der Fuchs. »Sie scheint ja sehr weise zu sein, die Gute. Aber warte nur, sie entgeht mir nicht.« Nach diesen Worten verließ Michel, der schlaue Mann, den Baum und begab sich auf eine freie Wiese. Da streckte er alle Viere von sich und stellte sich tot. Es dauerte auch nicht lang. Da bemerkte die Krähe auf ihren Streifzügen den liegenden Fuchs und ließ sich auf die vermeintliche Beute nieder. Sie machte sich eben daran, dem Toten die Zunge aus dem offenen Rachen auszuhacken, als der Fuchs, der nur darauf gewartet, sie mit einem Satze packte. Jetzt war die arme Krähe verloren und alle ihre Weisheit schien unvermögend, ihr zu helfen. »Ach, lieber Bruder«, flehte sie, »wenn du mich nun doch einmal fressen willst, so tu es auf rechte Weise. Wirf mich diesen Abhang hinunter, so dass hier ein Flügel, dort ein Beinchen von den Steinen und dem Gestrüpp abgerissen werde. Dann sehen doch die Leute, wie du mich wegen meines Verrates bestraft hast.« Der Fuchs folgte der Weisung und stieß die Krähe zum Abhang hinunter. Doch kaum fühlte sich diese frei, als sie lustig aufflog und den Fuchs spöttisch zurief. »Im Fangen warst du wohl Meister, aber im Behalten ein Stümper.« Viertes Abenteuer. Voll Unmut darüber, dass ihn die Krähe überlistet hatte, schlich der Fuchs im Walde herum und wusste nicht, wo er sich Speise holen sollte, als ihm sein ehemaliger Kamerad, der Bär, unversehens in den Weg trat. Dieser arme Mann hatte vor kurzem sein Weib verloren und musste nun einen Leidtragenden suchen, der bei ihrer Leiche weine. Nachdem er lange herumgewandert, war ihm der Wolf begegnet und hatte ihn gefragt, »Wohin des Wegs, Gevatter?« »Ich suche einen Leidtragenden.« »Nimm mich dazu, Gevatter«, bat der Wolf. »Verstehst du dich auch aufs Heulen?« fragte der Bär. »Gewiss, Gevatter, gewiss«, versicherte der Wolf. Aber der Bär wollte jedenfalls erst die Stimme hören und sagte, »Heule ein wenig zur Probe, damit ich sehe, ob du es kannst oder nicht.« Der Wolf stimmte sofort ein Klagelied an. Dem Bär gefiel die Stimme doch nicht zurecht. »Du verstehst das Wehklagen nicht, geh deiner Wege«, sagte er zum Wolf und wanderte weiter. Bald traf er einen Hasen, dem er sein Begehr vortrug, und dieser erbot sich sofort zum Leidtragen, weil er meinte, seine Stimme müsse dabei besonders schön klingen. »Nun probier's mal, dass ich dich erst hören kann«, antwortete der Bär. Der Hase hob an zu klagen, »Puh, puh, puh, puh, puh, puh, puh.« Aber auch seine Stimme gefiel dem Bären durchaus nicht. »Das geht nicht an«, sagte er zum Hänschen, »du taugst mir vollends nicht dazu.« Hierauf begegnete ihm der Fuchs, der ihm ebenso wie die anderen fragte, »Wohin des Wegs, Gevatter?« »Einen Leidtragenden zu suchen. Wähle mich dazu«, sagte der Fuchs. Der Bär sah ihn nachdenklich an. »Hm, kannst du gut heulen?« »Oh, und ob«, antwortete der Fuchs und fing an zu klagen und zu weinen. »Lu, lu, Nu, dem Gatten ist die treue Gattin gestorben, die brave Wirtschafterin, die fleißige Spinnerin, die Bäckerin der guten Kuchen, die emsige Arbeiterin. Vorbei ist's mit dem Kuchenschmause, und von der Ofenbank fielen die Pfannen. Nun, ich sehe, du bist doch ein Wehklager von der rechten Art, sagte darauf der Bär und führte den Fuchs in seine Wohnung. Er trat mit ihm in die Stube, wo seine gute Selige auf einem Bette lag, und befahl dem Fuchs, seines Amtes zu warten und über die Tote zu klagen. Dieses war aber Meister Michel durchaus nicht nach dem Sinn. »In der Stube ist es nicht gut, wehklagen. Hier ist es zu dumpf«, sagte er zum Bären. »Bring die Leiche in das Vorratshaus. Im luftigen Raum wird's besser gehen.« Der Bär war damit einverstanden und trug die Tote in das Hintergebäude. Er selbst ging zurück in die Stube, um den Brei für den Wehklagenden zu kochen. Dabei horchte er von Zeit zu Zeit durch die halboffene Tür nach der Leichenklage. Aber sonderbar, davon vernahm er durchaus nichts. Endlich wurde es ihm doch zu bunt. Er lief in Eile an die Tür des Hauses und rief dem Fuchs zu, »Warum heulst du nicht, Gevatter? Ich höre deine Stimme ja gar nicht.« Der Fuchs, welcher eben dabei war, mit bestem Appetit die Leiche zu verzehren, antwortete heulend, »Es bleiben noch die Schenkel zu genießen, die Sohlen zu schmausen, wenn's nur in den Magen ginge und die Zeit zum Essen ausreichte.« Als der Bär solches hörte, stürzte er mit dem Kochlöffel hinein, um den unverschämten Fuchs zu züchtigen. Aber so wie er nur die Tür öffnete, huschte auch Michel zwischen seinen Beinen hindurch ins freie Feld, als brenne es hinter ihm. Beim Vorbeischnellen traf ihn der Bär mit dem mehlbedeckten Löffel an den Schwanz. Und seitdem hat der Fuchs eine weiße Schwanzspitze behalten. Fünftes Abenteuer. Auf seiner Flucht aus dem Gehöfte des Bären bemerkt der Fuchs im Walde einen einsamen Kater. Verwundert blieb er stehen und fragte, »Was treibst denn du, Vetter, so einsam im Walde?« »Ich diente in einer Hütte«, antwortete der Kater, »aber die Wirtsleute verarmten völlig und konnten mich nicht mehr ernähren. Ich selbst bin zu alt, um mir Mäuse zu fangen. Aus Mangel an Brot beschlossen meine Wirtsleute, alle ihre Haustiere zu schlachten, und wer weiß, ob nicht auch an mich die Reihe gekommen wäre. Denn gestern hörte ich, wie die Kinder ihre Eltern fragten, was sie jetzt essen würden, da all ihr Brot zu Ende sei. Darauf antwortete der Vater, er wolle alle Haustiere männlichen Geschlechts schlachten. Als ich das hörte, flüchtete ich eilends in den Wald, um nicht gegessen zu werden. »Willst du jetzt bei mir einen Dienst annehmen? Ich will dich gut halten und füttern«, schlug der Fuchs vor. Der Kater, der keinen anderen Ausweg wusste, antwortete, »Ich würde dir gern dienen, aber ich bin schon alt und nicht mehr so geschwind in meinen Bewegungen wie in meiner Jugend. Da fürchte ich, dass ich auf unseren Streifzügen leicht die Beute eines Raubtieres werden könnte.« »Oh, da sei unbesorgt«, meinte der Fuchs, »an deinem Herrn hast du einen sicheren Schutz, an Michel eine feste Stütze.« Als der Kater diesen tapferen Ausspruch hörte, verdingte er sich dem Fuchs als Knecht. Und beide wanderten weiter. Auf dem Wege examinierte der Fuchs den neuen Diener. »Sag mal, was würdest du anfangen, wenn du allein wärst und es käme ein Feind heran?« »Oh, ich weiß schon einen Ausweg«, versicherte der Kater. »Ich würde schnell auf einen Baum klettern.« »Also das würdest du tun«, sagte der Fuchs. »Ich würde mich aber nicht auf den einen Ausweg verlassen. Ich zum Beispiel weiß hunderterlei Rat und würde nicht erschrecken, wenn auch der Bär selber käme.« Der Fuchs hatte kaum Zeit gehabt, diese Worte auszusprechen, als ihnen aus dem Walde der Bär entgegentrat, der nach dem Fuchs jagte, weil ihn dieser so schändlich hintergangen hatte. Sobald der Kater den Bär erblickte, kletterte er pfeilschnell auf einen Baum, so dass man nur das Nachsehen hatte. Aber den Fuchs packte der Bär am Genick. Jetzt, dachte der Kater, sein Herr sei verloren und rief ihm vom Baum herab zu, »Siehst du, mein einziger Ausweg rettet mich. Dir helfen die 100 Auswege nicht mehr.« Doch der Fuchs war noch lange nicht ratlos. Er fand sich schnell zurecht. Er fing an, dem Bären, der ihn mit den Zähnen festhielt, zuzureden und sagte schmeichelnd, Aber, lieber Gevatter, wie kannst du nur so grob mit mir verfahren? Ich habe mich ja stets so höflich und zart gegen dich benommen. Was, zart, du? Höhnte der Bär. Dabei musste er aber den Rachen öffnen, und sofort riss sich der Fuchs los und verweilte wahrlich keine Woche da, sondern eilte blitzschnell in den Wald, so geschwind er nur konnte. Erst als der Bär die Stelle verlassen hatte, kehrte der Fuchs zum Kater zurück, und die beiden gingen heim nach Ilmola. Sechstes Abenteuer. Zu Hause angelangt, trug der Fuchs dem Kater alle häuslichen Arbeiten auf und ging wieder auf seine gewöhnlichen Streifereien aus. Dabei begegnete er von ungefähr seinen Freunde, dem Wolf. »Schönen guten Tag«, rief er ihm zu, »wie geht dir's, Gevatter?« »Immer gleich, lieber Michel«, antwortete der Wolf. »Freilich dachte ich schon daran, meine Zähne an den Nagel zu hängen, aber endlich ist es mir gelungen, einen tüchtigen Ochsen zu erbeuten.« Als er solches hörte, gesellte sich der Fuchs zum Wolf in der Hoffnung, einen Anteil von der Beute zu gewinnen. Er plauderte angenehm und liebenswürdig und erzählte, »Du glaubst nicht, Gevatter, welch ein wunderliches Tier ich soeben gefunden habe. Es ist nicht gerade von den Größten, aber so gewandt und so wild, dass es sogar dich auffressen würde, wenn es dich erhaschte. Das möchte ich doch mal sehen, was das für ein Tier ist«, sagte der Wolf. »Das lässt sich schon einrichten«, meinte der Fuchs. »Aber geh nur ja vorsichtig mit ihm um, sonst stehe ich nicht dafür, dass es dir nicht das Fell über die Ohren zieht.« Den Wolf plagte die Neugier ganz entsetzlich, das wunderliche Tier zu sehen. Er ging leise auf den Fußspitzen an den Fuchsbau heran und blinzelte durch die Öffnung nach dem Kater. Als dieser die Nase des Wolfes erblickte, glaubte er, es sei eine Maus und sprang mit einem Satze auf sie. Der Wolf, den die Krallen des Katers arg zurichteten, erschrak über die Maßen und ergriff schleunigst die Flucht. Im Walde erzählte er dem Fuchs, wie es ihm ergangen war, und sagte, »Ich war in deiner Wohnung, Gevatter, aber das ganze Tier darin habe ich nicht zu sehen bekommen. Als ich meine Nase durch die Öffnung steckte, kratzte es mich so grimmig, dass ich es jetzt noch fühle.« »Siehst du, ich habe dich also nicht umsonst gewarnt«, erwiderte der Fuchs. »Du musst dich wohl dumm benommen haben, da es dir so schlimm ergangen ist. Danke es deinen schnellen Füßen, dass dich das Untier nicht gar erwischt und getötet hat.« Fuchs und Wolf gingen still weiter, ein jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Da tauchte plötzlich die Gestalt des Bären vor ihnen auf. Weiß der Himmel, wo der sich herumgetrieben hatte. Der Fuchs, der ein böses Gewissen hatte, wollte im ersten Schrecken fliehen. Aber bald trat er dreist heran, als er das Gespräch der beiden anderen vernahm. »Du glaubst nicht, mein Lieber«, sagte der Wolf zum Bären, »welch ein sonderbares Ungetüm Michel in seiner Wohnung beherbergt. Es ist nicht von den Größten, aber es würde sogar dich fressen, wenn du ihm zwischen die Klauen kämest. Ich schlich mich vorhin an Michels Haus heran, bloß um dieses Wunder zu sehen. Aber ich konnte nur einen flüchtigen Blick darauf werfen, denn es war so wütend, dass es mir beinahe die Augen ausgekratzt hätte.« Die Erzählung des Wolfes ging dem Bären sehr im Kopfe herum, und auch er brannte vor Begierde, das wunderliche Tier zu sehen. Er vergaß ganz seinen gerechten Groll und näherte sich freundlich dem Fuchse. »Hör mal, Michel«, sagte er, »willst du mich nicht in dein Haus führen? Ich möchte gar zu gern deinen Gast sehen.« »Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mit dir zu gehen, denn ich habe noch einige Besorgungen im Wald zu machen«, entschuldigte sich der Fuchs. »Aber geh doch allein hin, Gevatter, du kennst ja den Weg zu meiner Wohnung. Dort wirst du meinen Gast treffen. Doch bitte sei freundlich und fein höflich gegen ihn, sonst lässest du am Ende noch dein Leben unter seinen Krallen.« Der Bär nahm sich den Rat zu Herzen. Er schlich leise an den Fuchsbau heran und lugte vorsichtig durch die Öffnung hinein. Kaum merkte der Kater etwas Verdächtiges, als er wieder dachte, es sei eine Maus, und plötzlich grub er seine Krallen tief in die Nase des unglücklichen Bären ein. Dieser entfloh im höchsten Entsetzen und klagte den anderen seine Not. »Das ist wirklich ein schreckliches Tier, welches unser Michel beherbergt. Ich kam ganz vorsichtig heran, da warf es sich mir entgegen mit einer großen Stange, die es auf dem Rücken trug. Der Bär hatte nämlich den Schwanz des Katers für eine Stange gehalten. Da es dem Bären auch nicht besser ergangen war, meinte der Wolf, wir müssen aber doch das sonderbare Tier einmal sehen. Wie sollen wir es nur anfangen? Ihr könnt es ganz genau betrachten, wenn ihr wollt, sagte der Fuchs. Bereitet ein Mahl und ladet es zu Gaste. Ich stehe dafür, dass es der Einladung folgt. Dieser Rat gefiel so außerordentlich gut, dass der Wolf versprach, seinen schönen Ochsen aufzutischen, wenn er dafür das Wundertier zu sehen bekäme. Dafür wollte der Fuchs sorgen und ging heim, um den Kater zum Feste einzuladen. Beim Fortgehen sagte er zu den anderen, wenn ich mit dem Gast komme und mit ihm den Schmaus beginne, müsst ihr euch gut versteckt halten und nur heimlich zuschauen. Ich fürchte, das Tier springt sonst auf euch und richtet euch übel zu. Die beiden befolgten den Rat des Fuchses. Voller Erwartung kletterte der Bär auf eine Fichte und der Wolf hinter das Tannenreisig. Nach kurzer Zeit erschienen der Fuchs und der Kater und ließen sich zum leckern Mahl nieder. Der Wolf hatte sich leider so sehr beeilt, in sein Versteck zu schlüpfen, dass er vergessen hatte, das Gesicht dem Ort des Schmauses zuzukehren. Als der Fuchs dieses bemerkte, stieß er wie von ungefähr mit der Pfote an den Kater, so dass dieser ingrimmig murrte. Bei diesem sonderbaren Laute stieg die Neugier des Wolfes aufs Höchste. Er wollte sich umdrehen, um das Untier anzuschauen. Aber oh weh, da raschelte sein Schwanz in dem Reisig und der Kater, der die Spitze des Schwanzes für ein Mäuschen hielt, sprang von seinem Mahle fort, um es zu haschen. Der Wolf erschrak so heftig darüber, dass er eilig das Gestrüpp verließ. Der Kater wiederum entsetzte sich vor dem Wolf und kletterte auf die Fichte, auf welcher der Bär versteckt saß. Dieser glaubte in seiner Herzensangst, sein letztes Stündlein sei gekommen. Er sprang vom Baume herunter und brach dabei 3 Rippen. Da lag er, verwundet auf der Erde, und getraute sich nicht mehr in die Nähe der Schmausenden, sondern raffte sich stöhnend auf und verließ eiligst die Unglücksstätte. Der Fuchs und der Kater behielten den Fraß für sich und ließen sich's vortrefflich schmecken. 7. Abenteuer. Nachdem sich der Wolf ein wenig von seinem Schrecken erholt hatte, wanderte er in den Wald hinaus, um sich Nahrung zu schaffen. Aber alles Suchen war vergebens. In seiner Not begab er sich in das Ilmula-Gehöft, in der Hoffnung, dort ein Hühnchen oder, wenn's hochkam, ein Schwein zu erwischen. Aber kein Huhn, kein Schwein war zu erspähen. Nur ein altersschwacher Hund lag neben dem Misthaufen und schlief. Der Wolf, der so hungrig war, dass er sich selbst über solch einen mageren Bissen freute, wollte den Hund packen und fortschleppen. Dieser erwachte plötzlich und flehte ganz gottsjämmerlich, »Bruderherz, friss mich nicht, wir sind doch beide gleich elende Gestalten, und du würdest an mir nur die reinen Knochen finden. So abgemagert bin ich. Lass uns einen Bund schließen. Wenn du mich loslässest, verspreche ich dir eine Flasche Branntwein.« »Wie erhalte ich aber diese Flasche?« fragte der Wolf. »Komm des Abends spät auf unseren Hof, dann lasse ich dich in die Stube ein«, antwortete der Hund. Der Wolf war es zufrieden und kam beim Einbruch der Nacht in das Gehöft zurück. Zum Zeichen, dass er es sei, der Einlass begehre, winselte er einige Mal leise hinter der Tür. Der Hund verstand es sogleich, öffnete ganz behutsam und ließ ihn ein. »Nun hast du den Branntwein zur Hand«, flüsterte eilig der Wolf. »Sei ohne Sorge, Brüderchen, gedulde dich einen Augenblick«, erwiderte der Hund. »Siehst du, unter jener Bank verwahrt mein Herr seinen Branntwein. Ich gehe hin und hole dir heimlich ein Fläschchen davon.« Mit diesen Worten schlich sich der Hund unter die Bank und brachte dann seinem Gaste das Verlangte. »Trinke, mein lieber Wirt, trinke du zuerst ein Schlückchen«, sagte der Wolf freundlich, als er die Flasche in Empfang nahm. Der Hund ließ sich nicht lange bitten. Er trank ein Schlückchen und reichte dann die Flasche dem Gast. Dieser tat seinerseits einen herzhaften Zug daraus und wurde davon ganz wunderbar lustig und aufgeräumt und überhäufte den Hund mit Freundschaftsbeteuerungen. Nun, das war alles sehr gut bis dahin. Ein Weilchen saßen die seltsamen Zecher bei ihrer Flasche, wälzten sich ein wenig und brummten vor Behagen in ihren Bart hinein. Plötzlich fragte der Wolf seinen Wirt, den Hund: »Soll ich singen, Schwager? Soll ich nicht einmal singen?« »Lieber nicht, wenn's dir gleich ist, Schwager«, warnte der Hund, welcher fürchtete, sein Herr könnte davon erwachen. Der Wolf sah die Triftigkeit der Einrede ein und gehorchte. Nachdem er aber noch etwas mehr getrunken, erwachte die Sangeslust in so hohem Grade in ihm, dass er seinen Zechbruder wieder fragte: »Was meinst du, Schwager, sollte ich nicht doch etwas singen?« »Liebster Schwager, singe ja nicht«, bat der Hund, »deine Stimme hat einen starken Ton, und wenn die Wirtsleute erwachen, dann ergeht es uns schlecht.« Das sah der Wolf ein und gab sein Verlangen auf, und der Hund goss dem Gaste zulieb noch ein drittes Glas ein. Der Wolf, dem der Branntwein ganz herrlich schmeckte, trank in aller Gemütlichkeit. Aber nach dem dritten Glas war er so berauscht, dass er alle guten Lehren in den Wind schlug und ungeduldig ausrief: »Den Teufel auch, wenn ich nicht singen darf! Ich singe doch, Schwager, ich singe, wenn auch die Welt zusammenstürzte!« Und plötzlich hob er aus voller Kehle ein weitschallendes Lied an. »Oh, oh, oh, oh!« Davon erwachten die schlafenden Leute. »Wer hat den Wolf in die Stube gelassen?« schrie der Herr des Hauses. Und alle stürzten mit Stangen und Feuereisen auf den unwillkommenen Sänger los, den sie nach Herzenslust damit bearbeiteten. Halbtot entkam endlich der arme Wolf ihren Händen. Er eilte windesschnell durch die Türen des Freie und dankte dem Schöpfer, dass er nicht vollends zu Brei geschlagen worden war. Achtes Abenteuer. Voller Herzeleid über die empfangenen Schläge lief der Wolf im Wald umher und jammerte über sein hartes Schicksal, ohne zu bedenken, dass seine eigene Dummheit daran schuld war. Es dauerte auch gar nicht lange, da überkam ihn neues Ungemach. Auf dem zu Ilmula gehörigen Landstrich stand eine kleine Hütte, welche von einem armen Ehepaar bewohnt wurde. Dieses besaß zwar einen Hammel und eine Ziege, hatte aber keine Mittel, für sie Futter zu schaffen. Eines Tages sagte deshalb der Mann zu seinem Weibe: »Ich meine, es wäre das Klügste, die armen, verschmachtenden Tiere zu schlachten. Sie müssen ja doch vor Hunger sterben, da wir sie nicht füttern können. Was meinst du dazu?« »Ach, warum sollen wir sie schlachten? Sie sind ja so ganz abgemagert«, erwiderte die Frau. »Wir wollen sie lieber auf die Landstraße treiben. Da mögen sie sich mit den Gräserchen ernähren, die sie hier und da finden.« Gesagt, getan. Die Tiere wurden hinausgetrieben und fristeten ihr Dasein mit Gras und Blättern, so gut sie konnten. Bald kam aber die Furcht vor Raubtieren über sie. »Wenn uns nur nicht Wölfe oder Bären angreifen«, sagte die Ziege, »wir müssen irgendetwas ersinnen, womit wir uns im Notfalle heraushelfen können.« »Ja, das müssen wir durchaus«, bestätigte der Witter, »aber was können wir schwachen Kreaturen zur Schutzwehr beginnen?« »Ich weiß schon einen Rat, wenn du mir nur einen Sack schaffst«, versetzte die Ziege bestimmt. Der Witter ging hin, um das Verlangte zu suchen, und sah auch bald auf der Landstraße einen alten Sack liegen, den irgendein Reisender verloren haben mochte. Er brachte ihn der Ziege und forschte neugierig, was sie damit vorhabe. »Das will ich dir zeigen«, antwortete die Ziege. »Jetzt lass uns diesen Sack mit Holzstückchen füllen, und wenn ein Wolf kommt, so stark damit klappern, dass selbst unser schlimmster Feind vor Schrecken davonlaufen muss.« Kaum hatte die Ziege dem Witter ihren Plan auseinandergesetzt, als sich auch bereits unser Wolf am Waldesrande zeigte. Blitzschnell tat die Ziege einige Holzklötze in den Sack, warf sich diesen auf den Rücken und ging tapfer dem Wolf entgegen. Dieser erstaunte nicht wenig, als er die Ziege in solchem Aufzuge kommen sah, und fragte: »Was trägst du denn da im Sacke?« »Oh, nichts Besonderes«, antwortete die Ziege gleichmütig, »es sind nur einige Wolfsköpfe und Beine, die wir erbeutet haben. Schon seit einem Monat wandern wir hier im Walde herum, ohne jegliche andere Nahrung als hin und wieder einen elenden Wolf. Von diesen Köpfen und Beinen haben wir bisher notdürftig gezehrt, aber heute ist der Hunger ganz arg. Wie gut, mein Lieber, dass wir dich gerade heute getroffen haben. Ohoi, Hammel, schlachte mal diesen Wolf!« Diese letzten Worte stieß die Ziege wie im Zorne beinahe gellend aus und jagte damit dem Wolf einen so gewaltigen Schrecken ein, dass er ganz jämmerlich zu flehen begann. »Ihr lieben Leute, ich bitte euch, schlachtet mich nicht. Lasst mich gehen, ich bringe euch stattdessen 12 andere Wölfe zur Beute.« »Wenn du die Wahrheit sprichst, lassen wir dich laufen«, sagte die Ziege. »Verschonet mich, ihr Lieben, ich will euch gewiss nicht betrügen«, bat der Wolf in seiner Herzensangst. »Nun, so geh denn hin und vergiss nicht dein Versprechen«, sagte endlich die Ziege und ließ ihn laufen. Unser Wolf ging aber spornstreichs zu seinen Brüdern und rief ihnen schon von ferne zu, »Flieht, rettet euch, liebe Brüder, der Hammel und die Ziege kommen heran und wollen uns fressen.« Verwundert fragten die anderen Wölfe, »Wie können sie uns fressen? Unser sind 13 und ihrer sind nur 2, das ist ja Unsinn. Auf, lasst uns ihnen entgegenziehen, wir werden sie schon besiegen.« Und kühnen Mutes zogen sie hin in den Streit. Als die Ziege sie heransah, flüsterte sie dem Hammel zu, »Jetzt gilt's, nun kommen sie uns zu fressen, lass uns schnell entfliehen.« Sie erblickte ganz in der Nähe eine Fichte, deren Stamm gebogen war, und kletterte mühsam daran hinauf. Das glückte, sie verbarg sich im Gezweig und spornte den Hammel an, ihr eilig zu folgen, denn die Wölfe waren schon ganz nahe. Der alte Hammel versuchte sein Möglichstes, aber er kam nur um einige Zoll hinauf. Weiter ging es nicht. Da hielt er sich in seiner Todesangst krampfhaft fest und zitterte am ganzen Leibe. Inzwischen waren die Wölfe der Pferde gefolgt und setzten sich alle im Kreise um die Fichte und warteten. Diesen Augenblick hatte die kluge Ziege vorausgesehen. Sie herrschte laut den Hammel zu, »Fange sie, erwürge sie! Hier haben wir reiche Beute!« und machte Miene, hinunterzuklettern. Darüber erschrak der Hammel so heftig, dass er die Besinnung verlor und plötzlich mitten in die Wolfsgesellschaft hineinplatzte. Das kam aber so unerwartet, dass die Wölfe in blinder Angst nach allen Himmelsrichtungen hin auseinanderstoben und nicht wiederkehrten. Die Ziege und der Hammel waren gerettet und lebten fortan still und unangefochten im Walde. Ende von Abschnitt 23.